Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik heute am 16. Juli 2021. Aktuelle Musik wieder wie jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream zu hören bei www.fsk-hh.org. Die Überschrift oder die Headline der heutigen Sendung ist Blurred Edges 2021 und jetzt Feature Nummer 3. Das Blurred Edges Festival hat vor einem Monat circa geendet und jetzt entwickelt sich so langsam nach dieser Corona-Verordnungspause oder notwendigen Pause wieder so das Leben mit Live-Konzerten. Unter anderem heute im Westberg ist Interstation Nummer 2, Talk to Ophiuchus, ein Konzert, auf das ich später noch eingehe. Und es ist auch Multiphonics, heute ein Konzert im Münzviertel in Werkhaus Münzviertel ab 20 Uhr, Multiphonics trifft Barner 16 mit Matthias Schubert, Björn Lücker, John Hughes, Sophia Oster, Tamara Keitel. Und ja, so langsam tut sich was wieder in der Szene und so. Demnächst beginnt ja auch noch der Kultursommer, groß angekündigt und gefeatured von der Stadt Hamburg, also von unter anderem auch der Kulturbehörde unterstützt. Und ja, gut, darauf werden wir nicht weiter eingehen. Ich habe heute vorbereitet Mitschnitte von Konzerten, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Nicht nur Blurred Edges, das dann im Einzelnen, und daraus verschiedene kurze Ausschnitte von mir so ganz willkürlich ausgesucht. Dazwischen eine neue Neuerscheinung auf dem CD- oder Labelmarkt. Und Gerd Vierkötter, der heute auch mit dem Studium ist, hat noch ein ganz eigenes Thema, das er jetzt vorstellt. Ja, ich habe einfach mal wieder in meiner CD-Sammlung gekramt und bin auf ein paar Aufnahmen gestoßen, die ich schon länger mal wieder spielen wollte und beschäftige mich schon länger damit, nämlich von dem sehr bekannten Label Blue Note, und da hören wir nachher ein paar Tracks von Andrew Hill, vor allem Andrew Hill, würde ich sagen. Ja, das ist mein heutiger Beitrag. Bobby Hutcherson, habe ich auch noch was dabei, den Vibraphonisten Bobby Hutcherson. Okay, und zu Eingangs der Sendung zum Anfang, leider musste ich die Antira-Sendung ausblenden. Ich hoffe, davor ist mir nicht irgendwie ein Lapsus passiert. Ich hatte das Gefühl, Solstio war irgendwie auf einmal weg. Ich kann es aber leider nicht mehr nachvollziehen und ändern kann ich es schon gar nicht mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verärgert oder irgendwie entsetzt. Gut, zu Anfang hörten wir Aufnahmen von einer Klanginstallation von Jona Breme Moser, eine in Berlin lebende Musikerin, die meines Wissens aus Rumänien kommt und dort auch einen Teil ihrer Ausbildung absolviert hat. Sie versteht sich selbst als Klangkünstlerin und transmediale Erzählerin. Sie arbeitet mit Klangskulpturen bis hin zu grafischen Aufzeichnungen und erforscht performativ die Vielfalt von Materialien, die sich in ihren Geschichten zu einer Gesamterzählung verweben. So schreibt sie selber über sich. Und dabei greift sie immer wieder organisches Material, gefundene Gegenstände oder gar auf Müll zurück, um ihre audiovisuellen Ideen umzusetzen, die sich häufig im Kontext eines zeitgenössischen feministischen Diskurses bewegen. Jona Vremi Moser habe ich gehört und gesehen am 10. Juli. Am 10. Juli bei vier Fakultät, die Veranstaltungsreihe, die es, glaube ich, jetzt seit 4 oder 5 Jahren gibt, mit dem eigenen Konzept. Vier Fakultät ist ja ein Begriff aus der Mathematik. Pascal hat sich damit befasst, also vier Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4. Das ergibt insgesamt 24. Und was ist damit gemeint? Gemeint ist in diesem konkreten Fall ein Konzept für das Zusammenspiel von jeweils vier musikalischen Positionen, oder meistens sind es Musikerinnen oder Musiker, an einem Abend. Und zwar Zusammenspiel in verschiedenen Konstellationen oder Reihenfolgen. Und das ist sozusagen grob gesagt das Konzept von vier Fakultät. An dem Abend waren die Musikerin Michela Pelusio, eine audiovisuelle, ebenfalls audiovisuell arbeitende Musikerin mit einem ganz beeindruckenden grafischen Darstellung. Es ist schwer darzustellen, also verbal darzustellen. Am einfachsten vielleicht so vorstellbar, wer schon mal da im Kunsthaus war, wo dieses Konzert stattgefunden hat, kann sich vielleicht vorstellen, auf der Frontseite Richtung Süden ein schwarz abgehängter Raum durch so diesen Theaterstoff, der so schwarz-samtig ist, und ziemlich groß, vielleicht so 10 Meter breit und die ganze Höhe umfassend. Und in der Mitte davon eine dünne, zunächst für mich gar nicht sichtbare, ja, so eine dünne Schnur, die von der Decke bis zum Boden geht. Also das ist ja ein hoher Raum, ich weiß nicht, 7 Meter oder so um den Dreh. Und diese Installation wird dann, zumindest erkläre ich mir das so, mit besonderen Lichtarten angestrahlt und setzt sie in Bewegung, dreht sich. Dann gibt es natürlich so die typischen Schwingungen, die bei Saiten ja auch stattfinden, also Sinuswellen. Durch diese Drehung kommt diese lange Sehne oder diese lange Schnur in Schwingung, hat dann einige Knoten, die dann bei so abgestimmten Lichtblitzen, die da ziemlich schnell sind, ich denke, das ist wahrscheinlich so eine Art Stroboskop, die dann auf einmal so eine Räumlichkeit darstellbar machen von dieser sich drehenden Schnur. Und das ist dann verbunden auch mit der Musik, die zum Teil parallel das Tempo der Drehung reproduziert oder auch andere, ja, sozusagen Interferenzen, die dann von Michela Pelusio auch absichtlich da reingebracht werden, also dass sie dann im späteren Abend hat sie dann in diese eine von oben bis unten gespannte Schnur noch so Schnüre reingeworfen, die dann das ganze Bild noch ein bisschen verändert haben. Und es gibt dann so ganz wahnsinnige dreidimensionale kurze Bilder, die ja nie irgendwie so festhaltbar sind, also klar, wie in der Erinnerung, aber es ist so ein bisschen, als würde man ständig mit einem Blitz ganz schnell so Momentaufnahmen wahrnehmen. Das war die eine künstlerische Position. Dann gab es ein Drumming-Duo, Haklander Hatam, die vom Konzept und in der Performance sehr energetisch agierten. Haklander ist Schlagzeuger und erkundet zusammen mit Faranas Hatam den Raum. Also das ist so deren Idee, dass sie praktisch so auch an die Grenzen dessen gehen. Wie ist so die Akustik in dem Raum? Wie kommt was zurück? Wie breitet sich was aus? Haklander eben mehr mit dem Schlagzeug und Hatam mit Elektronik, da im Konkreten dann eben mit Super Collider, einer Plattform für audiosynthetische Bearbeitung und algorithmische Komposition. Und dann eben Jona Vremi Moser, die neben diesen Klanginstallationen eben auch Performance macht. Und es war so ein bisschen wie so ein vor ihr aufgebauter Tisch mit allen möglichen kleinen Sachen, die Klänge beeinflussen oder erzeugen. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht vor dem Konzert mir das genauer angeguckt habe, weil während des Konzerts war ich dann zu weit weg und konnte mir nicht so recht vorstellen, wie jetzt, wo, durch welcher Klang zustande kommt. Ein bisschen ähnlich ging es mir bei Pierre Bastien, das war der vierte. Pierre Bastien ist ein Mensch, der sehr genau so Bewegungen beobachtet, mit so kleinen oder relativ kleinen Mechaniken agiert, die sich drehen oder die auch eine Saite anzupfen. Und das stellt er dann irgendwie so in so nebeneinander zu dem Spiel, das er zum Teil auf der Trompete macht mit Dämpfern und zum Beispiel einem vorgehängten Wasser, einer kleinen Wasserschüssel vor die Trompete oder auch mit Saiten oder so Schnüren, die er, an denen er zupft, die dann verstärkt werden. Und das Ganze bei Pierre Bastien wurde dann noch durch ein Schattenspiel an die Wand geworfen. Also es war auch optisch ein sehr interessantes Konzert. Und einen Ausschnitt möchte ich jetzt einspielen. Ich hoffe, das klappt vom Computer. Es wurde nämlich da auch ein Stream erzeugt, um das Konzert noch zu hören. Sonst war es mit Live-Publikum allerdings viel ausgedünnter als sonst möglich gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie viele Leute, 40, 50 Leute oder ein bisschen mehr waren in dem großen Saal des Kunsthauses. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt vom Anfang dieses Vier-Fakultät-Konzerts am 10. Juli 2021. Als vielleicht nicht Mutter. Und auch weiter. Okay, da müssen wir ein bisschen umstellen. Kleinen Moment, ich komme da gleich drauf. Ich dachte, es geht über den hauseigenen Computer, aber das war ein Irrtum. Ich werde es jetzt mal über anders versuchen. Kleinen Moment. Vier Fakultät, das schreibt sich vier Fakultät, also vier, die Zahl, und dann eben das. Versuchen wir mal, ob es damit klappt. Genau. Okay, das wäre der Beginn des Zusammenspiels. Und also der Beginn bestand darin, dass die fünf Musikerinnen zusammenspielten. Und ich springe mal ein bisschen weiter zu dem Solo von Michaela Pelusio. Kleinen Moment. Nächste. Thank you. Ja, das die Arbeit von Michela Pelusio, sehr eindrücklich. Im gewissen Sinne ist es für mich auch ein bisschen zu eindrücklich gewesen, weil es natürlich diese rhythmische Pulsgebung hatte ein bisschen was von den Stroboskoplampen bei so Techno-Partys. Und so eindrücklich das ist, so überwältigend ist es natürlich auch. Und da habe ich manchmal meine Probleme, dass es dann eben zu überwältigend ist und gar keine Frage, Zweifel, Erkenntnis oder Wahrnehmung irgendwie noch zulässt, die darüber hinausgeht, außer ja, es ist sehr überwältigend. Gut, gehe ich mal weiter zu einem Konzert, das heute schon stattgefunden hat, über das ich bisher gar nicht viel wusste oder erfahren habe, zufällig einen Hinweis bekommen habe, oder nicht zufällig, nein, zufällig war das nicht, einen Hinweis bekommen habe, ob das nicht interessant wäre für die Klingding-Sendung, etwas über Interstation, das Projekt Interstation zu sagen oder hörbar zu machen. Und der konkrete Grund ist, dass heute eben das Konzert war und morgen ist nochmal ein Konzert mit Interstation. Also ab 20 Uhr im Westwerk. Interstation, was ist das? Interstation is an evolving tale, is music arranged for space and across time, is collective artistic practice and a happening with audience. Und im Westwerk tauchen eben die Band Plastic und drei eingeladene Künstlerinnen aus Buenos Aires, Mainz und Hamburg mittels Improvisation und Collage in die Erzählung Talk to Ophiuchus ein. Ophiuchus ist ein bisschen kompliziertere Geschichte. Das lohnt sich nachzugucken auf der Webseite von Plastic mit Q am Schluss, also Plastic mit Q, ohne dann was weiter. Und das Happening feiert zugleich den Release der LP Interstation, die im Herbst-Winter 2019 während einer zweimonatigen Residenz im Fleet Street Theater mit Kollaborateurinnen aus Warschau, Berlin und Hamburg aufgenommen wurde. Die Akteurinnen sind Plastic, nämlich zu Plastic gehören Rafaela Andrade, Lena Goye, Luca Lenzin, Musik und Konzept Manke La Banca, Video und Musik Saliu Kisoko Cora und Gesa Goye Text Performance. Also soweit die Beteiligten. An der Musik war dann noch beteiligt, das sind viele Namen, Mazio Moretti, Philipp Theurer, Piotr Zaprotzki, Raphael, die hatte ich gerade schon, René Huttwelger und Zoe Acro. Andrade Cordova war auch noch beteiligt. Es geht jetzt um einen Track, den ich gefunden habe oder der mir gegeben wurde von Plastic, und zwar Polvere. Polvere erschien auf dem Album Radio Paradiso auf Bandcamp am 20.03.2020. Ein kurzer Track von 4 Minuten. Der Track Polvere, eingespielt von, ja, von Plastik, sage ich einfach mal so. Genaueres weiß ich jetzt auch nicht mehr. Naja, das ist eigentlich ein weiteres Ensemble von Plastik. Ist nicht jetzt die Kernbesetzung nur, die wir da hörten. Okay, und Plastik ist eben morgen nochmal zu hören im Westwerk ab 20 Uhr. Mit Interstation Nummer 2, Talk to of Juchus. Und ja, jetzt geht es weiter zu den Mitschnitten von Blurred Edges. Das hatten wir schon zweimal gemacht. Und kurz davor nochmal der Hinweis, dass Blurred Edges ja nicht vor Live-Publikum stattfinden konnte, deshalb alles gestreamt wurde und jetzt noch weiterhin im Netz ist. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man das alles nochmal schön in Ruhe anhören kann. So ging es mir auch. Und einen Teil davon habe ich rausgesucht, der auch ein bisschen das Spektrum der Klingding-Sendung erweitert. Und anfangen möchte ich mit The Dorf. The Dorf, ein großes Ensemble, ein Pool von derzeit 30 Musikern aus dem Ruhrgebiet, der das Kollektiv unter der Pool feiert 2021 seinen 15. Geburtstag. Seit einigen Jahren gibt es neben dem Dorf auch ein Umland. Wie schon das Dorf ist auch das Umland in seiner personellen und musikalischen Durchlässigkeit nicht leicht zu fassen. Eigentlich verbirgt sich dahinter ein an den Rändern spurenelementartiges Kontinuum von Menschen und Konzepten. So schreiben sie über sich selber. The Dorf zielt nicht auf scharfe Abgrenzung, Distinktion und Wettbewerb, sondern ringt mit den Menschen um den größtmöglichen gemeinsamen Nenner. Im Laufe der Jahre hat The Dorf 7 Tonträger veröffentlicht, unter anderem mit FM Einheit, Kaspar Brötzmann, Phil Niblock und einen eigenen Animationsfilm sowie einen Dokumentarfilm Jazz Soup von 2013 über die Band herausgebracht. Die Musik ist stilistisch zwischen Rock, Improvisation, neuer Musik und Drone angesiedelt und das soll gleich hörbar sein in der Ouvertüre Oval. Ein kurzes Stück von 2,5 Minuten. Danach hören wir Jan Klare mit der Ankündigung für einen längeren Titel. Das können wir dann alle zusammen hören. We'll be right back. Das nächste Stück ist in Teilen eine Komposition von Phil Niblock, dessen Musik, glaube ich, hier schon öfter gespielt wurde auf der Stubnitz. Wir haben unsere letzte Platte, das ist eine Doppel-CD, eine komplette Seite dieser Doppel-CD einem Stück namens Baobab von Phil Niblock gewidmet, eine 46-Minuten-Version. Und wir spielen jetzt einen Auszug daraus, kann man sagen, und leiten ihn in ein anderes Stück über. So ungefähr. Thank you. Das war The Dwarf vom Blurred Edges Festival. Eine sehr beeindruckende Truppe, finde ich. Menge Leute auf der Bühne. Und ja, ich habe das Konzert auch ein bisschen auch gesehen auf YouTube. Und jetzt gibt es von mir ein kleines Kontrastprogramm. Aktuelle Musik, auch aktuelle Musik, aber aus den 60er Jahren. Und wie komme ich da drauf? Naja, ich bin kurz vorm Umzug und da sind mir ein paar CDs entgegengefallen, als ich ein paar Sachen ausgemistet habe. Und diese CDs sind auf dem Label Blue Note erschienen. Und ja, das ist so die Grenze zum freien Spiel, würde ich sagen, wo man so ein bisschen mehr experimentiert hat. Und es geht konkret um eine Aufnahme von Andrew Hill, dem Pianisten Andrew Hill. Und da möchte ich aus der CD Compulsion ein Stück spielen. Die CD ist, hat recht lange Stücke, es sind nur 4 Stücke drauf, beziehungsweise damals war es ja keine CD, sondern eine LP. Und ja, zu Andrew Hill vielleicht nur kurz, die Jazzfans werden ihn kennen natürlich, aber er war so ein bisschen ein Protégé von den beiden Blue Note Gründern Alfred Lion und Francis Wolfe. Und es wurden in den 60er Jahren sehr viele Sachen von Andrew Hill aufgenommen. Nicht alle wurden sofort veröffentlicht. Diese Aufnahme von 65 kam tatsächlich 66 dann, ist die erschienen. Und ich möchte daraus ein Stück spielen namens Limbo. Und wir hören folgende Musiker. Neben Andrew Hill am Klavier Freddie Hubbard an der Trompete, John Gilmore am Saxophon, Cecil McBee am Bass, Joe Chambers am Schlagzeug und noch 2 Perkussionisten namens Nadi Kamar und Renaud Simmons. Und das Stück heißt, wie gesagt, Limbo. Thank you. So, das war Andrew Hill mit dem Stück Limbo von der CD oder von der Platte 1965 erschienen, Compulsion. Weitermachen möchte ich noch ein bisschen mehr mit Retro. Und zwar mit dem Vibraphonisten Bobby Hutcherson, der auch zusammen mit Andrew Hill Aufnahmen gemacht hat. Allerdings auf diese Aufnahme von Bobby Hutcherson, die Oblique übrigens heißt, spielt kein Unbekannter, nämlich Herbie Hancock. Am Bass hören wir Albert Stinson und nochmal Joe Chambers am Schlagzeug. Und das Stück heißt Bisectional und ist ein Stück tatsächlich vom Schlagzeuger von Joe Chambers. Aufgenommen wurde das Ganze 67, ist aber viel später erschienen. Wann genau steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht. Aber auf jeden Fall, die Originalaufnahme ist 67 aufgenommen worden. Thank you. So, wir hörten gerade Bobby Hutcherson von seiner Aufnahme Oblique. Ein Stück von Joe Chambers namens Bisectional. Ein Stück noch aus dieser Blue Note Zeit, ebenfalls von Bobby Hutcherson. Das ist eine Aufnahme, die heißt Happenings und wurde 66 aufgenommen. Und daraus möchte ich ein Stück spielen, eine Komposition von eben Bobby Hutcherson namens The Omen. Und wir hören jetzt gleich natürlich Bobby Hutcherson am Vibraphon, Herbie Hancock nochmal am am Klavier, Bob Crenshaw am Bass und nochmal Joe Chambers am Schlagzeug. Thank you. Ja, nach dem kleinen Ausflug zu Blue Note zurück zu Blurred Edges. Blurred Edges hat ja stattgefunden zwischen dem 27. Mai und 13. Juni 2021 als Festival für aktuelle Musik, das es ist und das jährlich einmal stattfindet. Die Planung ist jetzt schon für das nächste Jahr. Mal hoffen, dass die Inzidenz und die Infektion dem nicht wieder irgendwie die Attraktivität macht, weil besuchte Konzerte eben doch was anderes sind als gestreamte Konzerte. Aber ich stelle fest, es hat auch seinen eigenen Reiz. Man hat freie Zeitwahl, sitzt zu Hause und gönnt sich die Pause, um ein Konzert im Rahmen von Blurred Edges anzugucken über den Surfer. Entweder direkt bei www.vmh kann man raussuchen, was, und dann gucken bei YouTube Blurred Edges 2021 ist sozusagen der, wie sagt man dazu, eine Playlist, und da sind die ganzen Videos drin, unter anderem eine Aufnahme, die ich jetzt, wo ich jetzt einen Ausschnitt rausgesucht habe, und zwar von dem Konzert am 3. Juni 2021 im Künstlerhaus Faktor. Das Büro für problematische Komposition hat eingeladen unter dem Teaser Multimedia Takes the Risk. Die Multimedia Composers waren an dem Abend Greg Beller, Xiao Fu, Georg Haidu, Rama Gottfried, Jakob Sello, Stefan Droschka, Yin Wang und die Videoartistin Janina Lukow. Lin Chen hat Percussion gespielt, Gianmarco Chiampa Gitarre und Lini Gong hat ihre Stimme verwendet für Komposition. In der nächsten jetzt zu hörenden Komposition ist allerdings nur Lin Chen zu hören an dem Instrument Yang Qing. Das ist so, ja, so eine Art große Zither auf dem Tisch stehend, natürlich ja, chinesischen Ursprungs. Und sie hat interpretiert ein Stück von Rama Gottfried. Rama Gottfried hat es 2012 geschrieben und es hat den Titel Spindel. Ist fast 10 Minuten lang. Ja, von Rama Gottfried hörten wir das Stück Spindel, gespielt von, kleinen Moment, ich bin gleich soweit, von Lin Chen. Ein Stück von 2012. Und ich gehe gleich mal weiter, und zwar zu einem Stück, das auch in diesem nicht weit vom Künstlerhausfaktor ursprünglich hätte sein sollen, können, müssen, aber dann eben auch in die virtuelle Welt verlegt wurde. Und zwar sollte im Gartenkunst auftreten wo die Wohnwagen sind, an der Max-Brauer-Allee, und da ist ja Gartenkunst zu Hause in der Eiflerstraße, und das war auch angekündigt als Springgras-Festival 2021, konnte dann eben auch nicht stattfinden, angekündigt als zwischenzeitliches Rekontextualisieren des Klebreisteigs, was immer das heißen soll. Naja, dann war es eben ein 360-Grad-Video, das gemacht wurde von der elektronischen Arbeit des Duos Knotthoff. Knotthoff ist Nils Knott und Carl John Hoffmann, die beide mit Synthesizern und Electronic gespielt haben. Und das ist ein Set praktisch, den sie da gespielt haben, der jetzt im Netz ist, von 27 Minuten, und daraus ein Ausschnitt von 4,5 Minuten, den hören wir jetzt. Gerade? Ja, das. Soweit der Anfang von Knotthoff. Und ich springe jetzt mal ganz unverschämt weit weiter zum Ende. Kleinen Moment. Lässt die Zeit das nicht zu. Ich könnte noch weiterspielen lassen. Okay, also zwei Ausschnitte aus Knotthoffs Konzert im Rahmen von Blood Edges Springgrass Festival vom 6.06.2021, was eben über YouTube zur Gänze noch zu sehen ist, ein 27,5-minütiges Set von Nils Knott und Carl John Hoffmann. Und ich gehe gleich weiter zu einem ganz anderen Projekt, Nahfern. Das war eine Raumerkundung in der Kohlenhalle im Kraftwerk Bille. Vier Musikerinnen. So informiert der Text. Vier Musikerinnen loten in der Kohlenhalle des Kraftwerk Bille die räumliche und musikalische Spannweite von Nähe Distanz aus. Lisa Stick spielt Posaune, Mona spielt Klarinette und Synthesizer, Konstantin Besonow, er spielt Schlagzeug und Synthesizer, und Simon Rössler, der wiederum spielt E-Piano, Orgel und Synthesizer, bilden untereinander verschiedene Kombinationen aus Besetzungen und räumlichen Entfernungen, vom nahen Quartett über verschiedene Duo- und Trio-Gegenüberstellungen zu einem Ensemble ferner Solopositionen. Musikalische Nähe wird in diesem Experiment rhythmisch, melodisch und tonal erforscht. Reibung in nächster rhythmischer Nähe erweitern sich zu freien harmonischen Feldern, verlieren sich in Verhalten, clustern und treffen sich im direkten Gegenüber zweier Duos. Und das können wir jetzt hören. Ein Ausschnitt aus ihrem längeren Track, und zwar die Minute 39 bis 47. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dauert, aber das kann ja jeder nachgucken. Okay. Thank you. Ja, da hört man den Ausschnitt beim uneleganten Ausblenden. Habe ich mich nicht drum gekümmert. Okay, nah fern war das. Ein Projekt im Rahmen von Blurred Edges von den vier Musikerinnen. Kleinen Moment, ich hab's gleich wieder. Mona, Lisa Stick, Konstantin Besonow und wer war der dritte? Moment, der vierte. Simon Rössler, genau. Und die Beschäftigung mit Raum war auch ein Thema für Liz Elby und Jasmine Guffon. Die spielten beim H7-Club at Blurred Edges am 5.6. im Künstlerhaus Faktor. Liz Elby aus Berlin spielte quadrophonische Trompete mit Erweiterung. Jasmine Guffon, ebenfalls aus Berlin, Laptop und MIDI-Controller. Und sie nannten ihr 30-minütiges Stück The History of Humanity, eine quadrophonische offene Komposition mit einmal der modifizierten Trompete von Liz Elby und Jasmine Guffons eigenwilligen Laptop-Übertragungen. Also ein Track von 30 Minuten, den wir jetzt nicht mehr unterbringen können in der Zeit von Klingding. Jetzt haben wir gerade noch 6 Minuten. Das wird also nicht klappen, aber ich kann schon ankündigen, die nächste Sendung im Ablauf von FSK wird nicht starten. Also Electronic Jam legt heute nicht auf. Es gibt zumindest von Electronic Jam nichts auf die Ohren. Dafür aber ein Klingding Nachtmix. Und der Klingding Nachtmix enthält nochmal alle Stücke in einer anderen Reihenfolge. Nicht alle Stücke, aber die Stücke, die ich jetzt heute vorbereitet habe für den Blurred Edges Rückblick und das Feature. Und dann noch zusätzlich eine Aufnahme mit Michel Doneda. Michel Doneda hat wurde ein Track rausgebracht vor kurzem. Das hat eigentlich einen wenig erfreulichen Grund, dass ein langjähriger Mitspieler von ihm ist gestorben, und zwar der Bassist Tetsu Saito, Kontrabassspieler, und Frédéric Blondy ist auch dabei. Der Kontrabassspieler ist eben gestorben, und das war der Grund für Relative Pitch, das Label, ein Album rauszubringen, wo die beiden mit Michel Doneda am Sopransaxophon und Sopraninosaxophon zu hören ist, ein Album rauszubringen bei Bandcamp. Das hat den Titel Spring Road und ist genau heute erschienen, am 16. Juli. Es sind zwei Tracks drauf. Der eine ist anscheinend so über 30 Minuten lang, der andere ist nämlich, heißt No End Road Part 1 und ist 10 Minuten 37. Und der ist auch auf dem Klingding Nachtmix drauf. Dann, was ist noch drauf, was ich jetzt noch nicht angekündigt habe? Ach ja, genau. Das ist Georgia Hoppe, Nicola Gruse, Grisha Weber, Annette Kaiser. Die hatten zusammen den Abend gestaltet mit dem an die lange Tradition der Damenkapellen, laden Grisha Weber und Georgia Hoppe Kolleginnen in den Hafenbahnhof ein. Die zweite Soiree huldigt einer unbekannten Musikerin aus dem Film Frauenarzt Dr. Pretorius von 1950. Und da gibt es einen Track, den ich rausgezogen habe, eben auch aus dem längeren Stream-Beitrag auf YouTube mit Georgia Hoppe Saxophon, Klarinetten, Nicola Gruse Violine, Grisha Weber Cello, Singende Säge, Annette Kaiser Schlagwerk. Und dann gibt es noch eine weitere Aufnahme, die wir noch auch nicht mehr untergebracht haben, und zwar von dem Duo A und O. Duo A und O ist bestehend aus Eva Zöllner Akkordeon und Kerstin Petersen Orgel. Daher kommt das A und O. Die hatten ein Programm für Blurred Edges für ein Konzert am 30. Mai 2021 in St. Petri Altona. und zwar Anna Sylagy, Tone, Formen und Farben. Und dann von Oksana Omalschuk, Die Bäume wachsen in den Himmel nicht, eine Komposition von 2009 für Akkordeon und Orgel. Das ist auch mit drauf, aber dann leider eben nicht angekündigt oder nicht speziell gefeatured auf dem Klingding Nacht Mix. Und wie ich das sehe, haben wir jetzt eigentlich die Zeit schon erreicht. Gut, dann schmeiße ich den Klingding Nacht Mix gleich ein. Und die nächste Sendung, wann wird die nächste Sendung stattfinden? Ich kann gerade mal in den Kalender gucken. Kleiner Moment, das ist der Juli, dann gehen wir noch weiter. Heute haben wir den 16. Da. Ja, sieht so aus, als wäre das der 20. August. Da ist die nächste Klingding-Sendung. Dann wahrscheinlich wieder mit Gerd Vierkürter und Heiner Metzger, die heute moderiert und vorgestellt haben, die verschiedenen Tracks. Und gleich hören wir jetzt den Klingding-Nachtmix. Der beginnt mit Pulvere. Wer kann sich noch erinnern? Am Anfang der Sendung war das auch zu hören. Okay. Informationen über die Klingding-Sendung gibt es unter www.hierunddaa.de/klingding.html. Und da ist dann irgendwann, wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen länger dauern, der Mitschnitt von dieser Sendung drauf, um das nochmal anzuhören und mit kleinen Korrekturen vielleicht, wenn es zu laut geworden ist. Und die Mitschnitte von den letzten Sendungen sind dort auch anzuhören. Im weiteren Sinne wünsche ich viel Vergnügen und anregendes Hören. Und ebenfalls von mir einen schönen Abend noch. Tschüss.